Ehe er hinein biss, erkundigte er sich: »Und du, isst du nichts? Oder magst du kein Obst?« Die Frau lachte laut und herzlich. Bastian wusste nicht, worüber. »Gut«, sagte sie, nachdem sie sich gefasst hatte, »wenn du darauf bestehst, will ich dir Gesellschaft leisten und auch etwas zu mir nehmen, aber auf meine Art. Erschrick nicht.« Dann griff sie nach einer Gießkanne, die neben ihr auf dem Boden stand, hielt sie sich über den Kopf und begoss sich selbst. »Ah, das erfrischt!« Jetzt war es Bastian, der lachte. Dann biss er in die Frucht und stellte sogleich fest, dass er etwas so Gutes noch nie gegessen hatte. Danach aß er eine andere, und die war sogar noch besser. »Schmeckt's?« fragte die Frau, die ihn aufmerksam beobachtete. Bastian hatte den Mund voll und konnte nicht antworten. Er kaute und nickte. »Das freut mich«, meinte die Frau darauf. »Ich habe mir auch ganz besondere Mühe damit gegeben. Iss nur weiter, so viel du magst.« Bastian griff nach einer neuen Frucht, und die war nun erst vollends ein Fest. Er seufzte hingerissen. »Und nun will ich dir erzählen«, fuhr die Frau fort, »lass dich nur nicht beim Essen stören. Vor langer, langer Zeit war unsere kindliche Kaiserin todkrank, denn sie brauchte einen neuen Namen, und den konnte ihr nur ein Menschenkind geben. Aber Menschen kamen nicht mehr nach Phantasien, niemand wusste warum. Und wenn sie sterben musste, dann wäre es auch das Ende von Phantasien gewesen. Da kam eines Tages, oder besser gesagt eines Nachts, doch wieder ein Mensch. Es war ein kleiner Bub, und der gab der kindlichen Kaiserin den Namen Mondenkind. Sie wurde wieder gesund, und zum Dank versprach sie dem Buben, dass alle seine Wünsche in ihrem Reich Wirklichkeit werden sollten, so lange, bis er seinen wahren Willen gefunden hätte. Von da an machte der kleine Bub eine lange Reise von einem Wunsch zum anderen, und jeder erfüllte sich, und jede Erfüllung führte ihn zu einem neuen Wunsch, und es waren nicht nur gute Wünsche, sondern auch schlimme. Aber die kindliche Kaiserin machte keinen Unterschied. Für sie gilt alles gleich, und alles ist gleich wichtig in ihrem Reich. Und auch als schließlich der Elfenbeinturm dabei zerstört wurde, tat sie nichts, um es zu verhindern. Aber mit jeder Wunscherfüllung vergaß der kleine Bub einen Teil seiner Erinnerung an die Welt, aus der er gekommen war. Das machte ihm nicht viel aus, denn er wollte sowieso nicht dorthin zurück. So wünschte er sich weiter und weiter, aber nun hatte er fast alle seine Erinnerungen ausgegeben, und ohne Erinnerungen kann man nichts mehr wünschen. Da war er schon beinahe kein Mensch mehr, sondern fast ein Phantasier geworden, und seinen wahren Willen kannte er noch immer nicht. Jetzt bestand die Gefahr, dass er auch noch seine letzten Erinnerungen aufbrauchen würde, ohne dahinter zu kommen. Und das würde bedeuten, dass er nie wieder in seine Welt zurückkehren könnte. Da führte ihn zuletzt sein Weg ins Enderhaus, damit er hier so lange bleiben sollte, bis er seinen wahren Willen fände. Denn das Enderhaus heißt nicht nur so, weil es sich selbst verändert, sondern weil es auch den verändert, der in ihm wohnt. Und das war sehr wichtig für den kleinen Buben, denn bisher wollte er zwar immer ein anderer sein, als er war, aber er wollte sich nicht ändern.